Abschnitt 12 aus Oliver Twist, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 37. Kapitel, in welchem alte Bekannte auftreten und Fagin und Monks die Köpfe zusammenstecken. Etwa 2 Stunden früher an dem Abende, an welchem die im vorigen Kapitel aufgetretenen 3 Wackeren ihr darin erzähltes Geschäft abtaten, erwachte Sykes aus dem Schlafe und fragte, welche Zeit es wäre. Das Zimmer, in welchem er lag, war keins von denen, die er vor der Chertsey-Expedition bewohnt hatte, obgleich er sich in einem Hause nicht weit von seiner früheren Wohnung befand. Es war ein weit schlechteres Gemach und erhielt nur durch ein einziges Dachfenster Licht, das auf eine enge und schmutzige Gasse öffnete. Auch fehlte es nicht an manchfachen anderen Anzeichen, dass Mr. Sykes zur äußeren Dürftigkeit hinabgesunken war, was auch durch sein bleiches und abgemagertes Aussehen bestätigt wurde. An dem Fenster mit Ausbesserung eines alten Kleidungsstückes beschäftigt saß Nancy, welche gleichfalls so blass und erschöpft von Hunger und Wachen aussah, dass man sie kaum anders als durch die Stimme erkannt haben würde, womit sie Sykes' Frage beantwortete. »Noch nicht lange 7 vorüber«, sagte sie. »Wie befindet ihr euch heute Abend, Bill?« »So schwach wie Wasser«, erwiderte er mit einem seiner gewöhnlichen Flüche. »Komm her, reich mir die Hand und hilf mir von dem verdammten Bette.« Sykes' Laune war durch seine Krankheit nicht freundlicher geworden, denn während ihn Nancy emporhob und nach einem Stuhle leitete, murmelte er Flüche über ihr Ungeschick und schlug sie. »Lernst du?«, fragte er. »Lass das Winseln bleiben. Wenn du nichts Besseres weißt, so troll dich lieber. Hörst du?« »Freilich hör ich«, antwortete das Mädchen, das Gesicht abwendend und sich zu einem Lachen zwingend. »Was fällt euch denn jetzt wieder ein, Bill?« »Hast dich nes Bessern besonnen?« sagte Sykes finster, die in ihrem Auge zitternde Träne gewahrend. »S ist desto besser für dich.« »Oh, ihr könnt heute Abend nicht schlimm gegen mich sein, Bill«, versetzte sie, die Hand auf seine Schulter legend. »Warum nicht?« fuhr er sie an. »Wie viele, viele Nächte«, sagte sie mit einer Regung von Frauenzärtlichkeit, die sogar dem Ton ihrer Stimme eine gewisse Weichheit gab, »wie viele, viele Nächte habe ich geduldig bei euch aufgesessen und euch gepflegt und gewartet, als ob ihr ein Kind gewesen wärt. Und ihr würdet mich sicher nicht behandelt haben, wie ihr es eben tatet, wenn ihr daran gedacht hättet, nicht wahr, Bill? Sprecht nur ein Wort, sagt nein.« »Nun ja, ich hätt's nicht getan«, sagte Sykes, »aber Gott verdamm mich, die Dirne winselt schon wieder.« »S ist nichts«, seufzte Nancy, sich auf einen Stuhl werfend, »kümmert euch nur nicht um mich, und es wird bald vorüber sein.« »Was wird vorüber sein?« fragte Sykes zornig. »Was hast du jetzt wieder für Dummheiten vor? Steh auf, mach dir zu schaffen und bleib mit deinen Weiberpossen zu Haus.« Zu jeder anderen Zeit würde diese Aufforderung und der Ton, in welchem sie ausgesprochen wurde, die beabsichtigte Wirkung gehabt haben. Allein Nancy war in der Tat kraftlos und erschöpft, ließ den Kopf auf die Stuhllehne sinken und wurde ohnmächtig, ehe noch Sykes die angemessenen Flüche ausstoßen konnte, mit welchen er unter ähnlichen Umständen seine Drohungen zu würzen pflegte. Er wusste nicht recht, was er tun sollte, denn Nancys Ohnmachten pflegten von der heftigsten Art zu sein. Er nahm daher seine Zuflucht zu ein wenig Gotteslästerung und rief nach Hilfe, als sich das Mittel vollkommen unwirksam zeigte. »Was gibt es, mein Lieber?« fragte der Jude hereinblickend. »Kannst der Dirne nicht beispringen?« rief ihm Sykes ungeduldig zu. »Steh da nicht und schwatze und gaff mich nicht an!« Fagin eilte mit einem Ausrufe der Verwunderung, Nancy Beistand zu leisten, während Mr. John Dawkins, sonst genannt der gepfefferte Baldoberer, der seinem ehrwürdigen Freunde in das Zimmer gefolgt war, hastig ein Bündel niederlegte, Master Charles Bates, der dicht hinter ihm war, eine Flasche aus der Hand riss, sie ihm nur mit den Zähnen entkorkte und der Patientin einige Tropfen daraus eingoss. Jedoch erst nachdem er selbst gekostet, um einen etwaigen Irrtum zu verhüten. »Gib ihr ein bissel frische Luft mit dem Blasebalge, Charlie«, sagte er, »und ihr Fagin klopft ihr die Hände und macht ihr die Kleider los, Bill.« Da alle sehr eifrig waren, besonders Master Bates, dem seine Rolle der köstlichste Spaß deuchte, so kam Nancy nach kurzer Zeit allmählich wieder zu sich selbst, wankte nach einem Stuhle am Bette, verbarg ihr Gesicht in den Kissen und überließ es Sykes, ohne alle Einmischung von ihrer Seite, den Neuangekommenen seine Meinung über sie und ihr unerwartetes Erscheinen auszudrücken. »Welcher böse Wind hat euch denn hierher geblasen?« fragte er Fagin. »Gar kein böser Wind, mein Lieber«, antwortete der Jude, »denn ein böser Wind bläst zu niemandem Gutes, und ich habe mitgebracht etwas Gutes, das ihr euch werdet freuen zu schauen. Baldoberer, mein Lieber, öffne das Bündel und gib Bill, wofür wir haben ausgegeben, all unser Geld.« Der Gepfefferte band das Bündel auf und Charlie Bates leerte es unter Lobsprüchen des Inhalts. »Schaut nur, Bill«, sagte der junge Herr, »solche Kaninchenpastete von so zarten Tierchen, dass einem sogar die Knochen auf der Zunge zerschmelzen. Und hier den prächtigen Tee und den Zucker und das Brot und die frische Butter. Den Gloucester-Käse und vor allen Dingen, was sagt ihr hierzu?« Er stellte bei diesen Worten eine wohlgekorkte Weinflasche auf den Tisch, während Dawkins aus der Flasche, die er vorhin Charlie entrissen, dem Patienten ein Glas Branntwein einschenkte, das von demselben sogleich auf einen Zug geleert wurde. »Das wird euch bekommen, Bill«, sagte der Jude, sich vergnügt die Hände reibend. »Bekommen«, rief Sykes aus, »ich hätte 20-mal umkommen können, ehe du einen Finger für mich gerührt hättest. Was soll das bedeuten, du falscher Schuft, dass du einen in einem solchen Zustande länger als 3 Wochen im Stich lässest?« »Hört, Kinder, hört ihn nur«, sagte der Jude achselzuckend, »hört, was er sagt, da wir kommen eben und ihm bringen alle die prächtigen Sachen.« »Sie sind wohl gut genug«, bemerkte Sykes, durch einen Blick nach dem wohlbesetzten Tische ein wenig besänftigt. »Aber womit kannst du dich entschuldigen, dass du mich hier krank, ohne Geld und entblößt von allem hast liegen lassen und dich die ganze Zeit nicht mehr um mich bekümmerte, als wenn ich nicht besser wäre wie der Hund da?« »Ich bin gewesen aus London, mein Lieber, länger als 1 Woche«, erwiderte der Jude. »Und wo warst du die anderen 14 Tage?« fragte Sykes. »Wo du mich hier hast liegen lassen wie eine Ratte in ihrem Loche?« »Konnt's nicht ändern, Bill«, antwortete Fagin. »Kann mich nicht einlassen auf die Gründe vor so vielen Ohren. Aber auf meine Ehre, ich konnt's nicht ändern.« »Worauf?« schnaubte ihn Sykes mit der äußersten Verachtung an. »Jungen, schneid mir einer von euch ein Stück Pastete ab, dass ich den Geschmack von seiner Ehe aus dem Munde loswerde, oder ich muss davon sterben.« »Seid nur nicht unwirsch, mein Lieber«, sagte der Jude sehr unterwürfig. »Ich hab euch vergessen nicht, Bill. Niemals, Bill.« »Oh, ich will selbst darauf schwören«, fiel Sykes mit dem bittersten Lächeln ein. »Du gehst deinen Geschäften nach, während ich hier im Fieber liege. Ich habe bald dies, bald das für dich tun müssen, solange ich gesund und auf den Beinen war, und hab's spottwohl feil getan und bin arm dabei geblieben und hätte sterben und verderben müssen, wär die Dirn nicht gewesen.« »Ganz recht, Bill«, sagte der Jude, Sykes' letzte Äußerung begierig auffassend, »wär nicht gewesen die Dirne. Wer aber hat sie erzogen als ich, und hättet ihr sie gehabt ohne mich? Jetzt mischte sich auch Nancy in den Wortstreit, indes gelang es dem schlauen Juden nach einiger Zeit, beide zu beschwichtigen. Allein Sikes kam nun mit einer neuen Forderung zum Vorscheine, die das bessere Vernehmen fast wieder gestört hätte. Er erklärte Fagin nämlich, dass er Geld haben müsse. »Ich habe nichts, habe gar nichts bei mir, Bill«, wendete der Jude ein. »Dann hast du desto mehr zu Hause«, sagte Sikes, »und ich muss daher was haben.« »Desto mehr«, rief Fagin die Hände emporhebend aus, »ich habe nicht so viel, um nur...« »Ich weiß nicht, wie viel du hast«, unterbrach ihn Sikes, »und du magst es selbst wohl nicht wissen, denn es wird eine gute Zeit dazu gehören, es zu zählen, aber gleich viel. Ich muss und muss noch heute Abend Geld haben.« nun gut«, entgegnete Fagin seufzend, »so will ich den Baldoberer schicken.« »Das sollst du bleiben lassen«, sagte Sikes. »Der Gepfefferte ist ein gut Teil zugepfeffert und wird das Herkommen vergessen oder sich vom Wege verlieren oder die Schuker baldoberten ihn.« Anmerkung des Übersetzers: Schukerer bedeutet Polizeidiener. »So dass er verhindert wäre oder was er sonst für Ausflüchte ersenne. Nancy soll mitgehen, uns holen, und ich will mich unterdessen hinlegen und dormen.« Nach vielem Dingen und Abdingen kam endlich die Abrede zustande, dass Sikes 3 Pfund und 4 Schillinge erhalten solle, worauf der Jude mit seinen Zöglingen ging und Sikes sich niederlegte, um die Zeit bis zu Nancys Rückkehr zu verschlafen. In der Wohnung des Juden saßen Toby Crackett und Mr. Chitling beim 15. Spiele Crabbage, das der Letztere natürlich samt seinem 15. und letzten Sixpence verlor. Mr. Crackett schien sich ein wenig zu schämen, mit einem jungen Herrn sich eingelassen zu haben, der hinsichtlich seiner Stellung und Geistesgaben so weit unter ihm war, gähnte, fragte nach Sikes und griff zu seinem Hute. »Niemand hier gewesen, Toby?« fragte der Jude. »Kein lebendiges Bein«, antwortete Mr. Crackett, an seinem Hemdekragen zupfend. »Ihr müsstet eigentlich ein tüchtiges Stück Geld stehen, um mich dafür zu belohnen, dass ich euer Haus so lang gehütet. Gott verdamm, ich bin so dämisch wie ein Geschworener und wäre so fest eingeschlafen wie in Newgate, wenn mich meine Gutmütigkeit nicht bewogen hätte, mich mit dem jungen Menschen abzugeben. Es ist hier schauderhaft langweilig gewesen.« Er steckte bei diesen Worten seinen Gewinn mit einer Miene in die Westentasche, als wenn es im Grunde tief unter seiner Würde wäre, so kleine Münze an sich zu nehmen, und entfernte sich mit seinem gewöhnlichen, renommistisch-gentilen Wesen. Tom Chitling sendete ihm bewundernde Blicke nach und erklärte, dass er seinen Verlust um einer solchen Bekanntschaft willen für gar nichts achte. Master Bates verspottete ihn, worauf er Fagin zur Entscheidung aufforderte. Der Jude gab Dawkins und Charlie einen Wink und versicherte Tom, dass er ein sehr gescheiter junger Mensch wäre. »Und ist nicht Mr. Crackett ein grandiger Sinze, Fagin?« fragte Tom. Anmerkung des Übersetzers: Sinze bedeutet großer Herr oder Gentleman. »Freilich, freilich, mein Lieber. Und ist einem nicht eine Ehre, seine Bekanntschaft zu haben?« »Allerdings, mein Lieber, die beiden sind nur eifersüchtig, weil er sie nicht gönnt ihnen.« »Seht ihr wohl«, rief Tom triumphierend, »er hat mich ausgezogen, ich kann aber hingehen und wieder was verdienen und noch mehr, sobald ich nur will. Nicht wahr, Fagin?« »Ja, ja, Tom«, erwiderte der Jude, »und je eher es geschieht, desto besser. Also verloren wir keine Zeit. Baldora, Charlie, es ist Zeit für euch auszugehen auf Massematten.« Anmerkung des Übersetzers: Massematten, das bedeutet Geschäft oder Unternehmen. »Es ist schon fast 10 und noch nichts geschafft.« Der Baldoberer und Charlie sagten Nancy gute Nacht und entfernten sich unter manchfachen Witzergüssen auf Tom Chitlings Kosten, dessen Benehmen jedoch ganz und gar nicht besonders auffällig oder ungewöhnlich gewesen war, denn wie viele vortreffliche junge Gentlemen gibt es nicht, die einen noch weit höheren Preis bezahlen als er, um in guter Gesellschaft gesehen zu werden. Und wie groß ist die Anzahl der die besagte gute Gesellschaft bildenden feinen und vornehmen Herren, die ihren Ruf so ziemlich auf dieselbe Weise begründen als der elegante Toby Crackett. »Nun will ich dir holen das Geld, Nancy«, sagte der Jude, als sie fort waren. »Ich habe freilich so gut wie gar nichts im Vorrat, denn das Geschäft...« »Psst«, unterbrach er sich. »Was war das? Horch!« Nancy saß mit untergeschlagenen Armen am Tische und es schien ihr vollkommen gleichgültig zu sein, ob jemand und wer käme oder ginge, bis das Gemurmel einer Männerstimme ihr Ohr traf. Sobald sie die Laute vernahm, legte sie mit Blitzeschnelle ihren Hut und Schal ab und warf beides unter den Tisch. Gleich darauf drehte der Jude sich um und sie klagte mit matter Stimme, deren Ton gar sehr gegen ihre eben erst bewiesene, von Fagin jedoch nicht bemerkte Hast und Heftigkeit abstach, über Hitze. »Es ist der Mann, den ich erwarte«, sagte der Jude flüsternd und offenbar verdrießlich über die Unterbrechung. »Er kommt jetzt herunter die Treppe. Kein Wort von dem Gelde, Kind, in seiner Gegenwart. Er bleibt nicht lange hier. Keine 10 Minuten, liebes Kind.« Er hielt den knöchrigen Zeigefinger auf die Lippen, ging mit dem Lichte nach der Tür und legte in dem Augenblicke die Hand auf den Griff, als der Besucher hastig eintrat. Es war Monks. »Nur eine von meinen jungen Schülerinnen«, sagte Fagin, als Monks eine Unbekannte erblickend zurücktrat. Nancy sah gleichgültig nach Monks hin und wendete die Blicke darauf von ihm ab. Als er die seinigen aber nach dem Juden hinwendete, schaute sie ihn abermals verstohlen, aber so scharf und forschend an, als wenn sie plötzlich eine ganz andere geworden wäre. »Neuigkeiten?« fragte der Jude. »Große.« »Und gute?« fragte Fagin stockend weiter, als ob er fürchtete, Monks dadurch zu reizen, dass er sich zu hoffnungslustig zeigte. »Zum wenigsten keine schlechte«, erwiderte Monks lächelnd. »Ich bin dieses Mal tätig genug gewesen. Lasst uns ein paar Worte allein reden.« Nancy rührte sich nicht von der Stelle, obwohl sie sah, dass Monks nach ihr hindeutete. Der Jude, der vielleicht fürchtete, dass sie etwas von dem Gelde sagen möchte, wenn er ihr befehle, hinauszugehen, wies stumm nach oben und ging mit Monks hinaus. »Nicht wieder in das höllische Loch«, hörte Nancy den Letzteren sagen. Der Jude lachte und erwiderte etwas, das sie nicht verstand. Dem Schalle der Fußtritte nach schienen sie in das zweite Stockwerk hinaufzugehen. Sie zog rasch die Schuhe aus, horchte in der größesten Spannung an der Tür und schlich, sobald sie keinen Laut mehr vernahm, vollkommen geräuschlos nach. Es mochte eine Viertelstunde verflossen sein, als sie ebenso leise in das Zimmer zurückkehrte, und gleich darauf kamen auch die beiden Männer wieder die Treppe herunter. Monks entfernte sich aus dem Hause, und als der Jude nach einiger Zeit mit dem Gelde hereintrat, setzte das Mädchen eben den Hut auf, wie um sich zum Fortgehen anzuschicken. »In aller Welt, Nancy, wie blass bist du!« rief Fagin erschreckend aus. »Was hast du angefangen?« »Nichts, das ich wüsste, ausgenommen, dass ich hier, wer weiß, wie lange in dem engen Zimmer gesessen«, antwortete sie im gleichgültigsten Tone. »Gebt mir endlich das Geld und lasst mich fort.« Fagin zählte es ihr seufzend in die Hand, sagte ihr gute Nacht, und sie ging. Sobald sie sich in der offenen Straße befand, setzte sie sich auf die Stufen vor einer Haustür und schien ganz betäubt und erschöpft außerstande zu sein, ihren Weg fortzusetzen. Plötzlich sprang sie indes wieder auf, eilte nach einer ganz anderen Richtung fort als nach der, wo Sikes Wohnung lag, beschleunigte ihre Schritte und lief endlich so schnell ihre Füße sie tragen konnten. Sie musste nach einer Weile stillstehen, um Atem zu schöpfen, schien auf einmal wieder zur Besinnung zu kommen und rang die Hände und brach in Tränen aus, als ob sie sich bewusst geworden wäre, etwas nicht tun zu können, das zu tun sie auf das Sehnlichste wünschte. Sei es, dass die Tränen ihr Erleichterung verschafften oder dass sie erkannte, wie gänzlich hoffnungslos ihre Lage war, genug, sie kehrte wieder zurück und eilte fast ebenso schnell nach Sikes Wohnung, sowohl um die verlorene Zeit wieder einzubringen, als um gleichsam mit ihren stürmisch drängenden Gedanken Schritt zu halten. Wenn sie noch Erregtheit verriet, als sie sich dem Räuber zeigte, so gewahrte er dieselbe doch nicht, sondern schlummerte wieder ein, nachdem er gefragt, ob sie das Geld mitgebracht habe und eine bejahende Antwort erhalten hatte. Ende von Abschnitt 12, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 19. August 2024.